Mein Achievement, also meine neueste Entdeckung der Woche, sieht man hier live in Action, nämlich meine Fliegenfalle, die ich mir gekauft habe und die saugeil die Fliegen fängt. Das ist eine Menge Holz. Eine Menge Fliegenholz. Erstes Thema heute Morgen war Tesla Model 3, Übergabe der ersten 30 Serienmodelle an Mitarbeiter. Ich habe es nicht geguckt. Ich habe es auch nicht live geguckt, sondern nur in den Zusammenschnitt mal reingeguckt, um mal wieder die socially awkward Elon Musk Performance zu sehen. Voll gut. Hat er wieder mega rumgestammelt, oder was? Total rumgestammelt und total unbegeistert und kurz vor gelangweilt und richtig beschissen. Das finde ich eigentlich sympathisch, dass der sagt, ich tune mich nicht auf geiler CEO, sondern ich schlurfe halt auf der Bühne rum und Ist ja auch eigentlich scheißegal. Also es geht ja nicht drum. Content is King. Es geht ja nicht drum, hier mega abzuhypen und 10x, 10x zu brüllen, sondern es geht drum, ist das Auto halt geil und liefern sie halt. Punkt. Ob das jetzt mit totalem Enthusiasmus vorgetragen ist oder mit, ja, wir haben hier so ein Auto und das ist ganz geil, ist scheißegal, weil das ist nicht die Messgröße, an der am Ende festgemacht wird, ja, das Auto ist zwar scheiße, aber der Typ war total begeistert, der es verkaufen Ja. wollte. Aber da wird ganz schön viel gemessen. Ich glaube, kein anderer Hersteller hat jemals die Frage beantworten müssen, welche Stückzahlen er fürs nächste Jahr versprechen kann. Muss man überlegen, das normale Auto mit Verbrennungsmotor ist jetzt 100 Jahre alt. Vor 100 Jahren bestimmt, als das cool war. Also ich glaube, dass so ein Ford, als er da angefangen hat mit seiner Serienproduktion, halt auch genau die Frage war, hier jeder will so ein Ding, packt er das so viel zu bauen in der gleichen Qualität. Aber es ist halt 100 Jahre her. Da müsste ich mal meinen Opa fragen. Ich weiß es nicht. Aber kann natürlich sein. Aber kaum ein Hersteller findet, glaube ich, so in der Öffentlichkeit statt. Aber das ist doch klar, weil Ja. irgendwie jedem klar ist, Da geht's um was. da geht es um was. Entweder packen sie es halt nicht, dann heißt es halt höchstens irgendwie, ja, das war mal so ein Versuch. Oder sie packen es und dann geht es halt in die Geschichtsbücher Und in mein Aktiendepot. ein. Ja, das auch. Die haben sich leider noch nicht erholt. Nee, du hast auch am dümmst möglichen Zeitpunkt die Aktien gekauft. Da Ich hat würde wahrscheinlich sagen, ja. jeder gesagt, kauf die auf gar keinen Fall jetzt. Das sagen die immer. Irgendwann Ja. musste ich. Ich glaube, so die große Parallele, die ich immer ziehe, ist halt vor 10 Jahren die Präsentation vom ersten iPhone. Und das war eine Überraschung. Das wusste ja keiner, dass das kommt. Und was da halt für Lektionen draus gezogen wurden. Dass da halt der Underdog kam und ja, was war das ursprüngliche Ziel? 1% in 5 Jahren Irgendwie 1% vom sowas, ja. Handymarkt oder so zu haben. Also relativ bescheiden. Und das ist, glaube ich, das am ehesten, was immer rangezogen wird für den Vergleich. Und dann gesagt wird, okay, ist das jetzt das Nokia 8310, das keiner mehr kennt? Oder Nokia, die es nicht mehr gibt? Oder ist es jetzt das nächste Apple-Ding, wo halt in 10 Jahren erzählt wird, hier weltgrößter Autohersteller Tesla, wisst ihr noch vor 10 Jahren, als das Model 3 gekommen ist? Wir werden es, ich glaube, Ende des Jahres werden wir es halt wissen. Ja. Rampen die, also sind, also schaffen die es, diesen Produktionsanstieg so durchzuziehen, wie sie es sagen, und schaffen sie es in der Qualität. Ich bin Und gespannt. ja, und dann wird sich halt rausstellen, wie viel von den 500.000 Vorbestellungen, die es inzwischen sind, kaufen. Ja. Meine Vorstellung steht noch. Mal sehen. Hast ja bis Ende 2018 Zeit, Ungefähr. bis es ankommt. Das hört sich ja an, als hätte ich sau viel Geld, aber nee. Ja, gut. Habe ich Hast nicht. aber halt, wie gesagt, auch noch 1,5 Jahre Zeit. Genau. Und ich kriege ja auch die Anzahlung zurück, wenn ich es mir nicht leisten kann. was bisher nach wie vor sehr wahrscheinlich ist. Ja. Wie findest du es jetzt, das Serien? Also hast du Bilder gesehen vom Interieur und so? Noch nicht, nee. Ich wollte mich jetzt nicht morgen zum Frühstück hin und guck das nochmal alles. Okay. Ich habe irgendwie so 2, 3 Fotos gesehen, es sah ganz cool aus. Ja, ultra. Der Bildschirm hat so rahmenlos. Irgendwie. Ja, ja, es ist halt so dieser Floating Display-Scheiß. Das ist halt auch, und das ist das einzige Display. Es gibt wirklich keins, kein Head-Up, nix, es gibt ein Ding. Was, ja. Wo sich viele aufregen, aber ich habe heute auf der Autobahn mal geguckt. Ich muss ja so oder so nach unten gucken, um den Tacho zu sehen. Und ob ich jetzt nach unten gucke oder nach rechts. Ist rechts, glaube ich, sogar besser. Und das ist direkt neben dem Lenkrad. Also es ist 10 cm weiter oben als meiner. Genau, und das ist halt ein bisschen versetzt nach rechts oben. Ja. Aber echt gediegen im Blick. Du bist ja eh ständig im Kreis, im Auto. Ja. Musst du, ja. Also ich finde sowieso auf den Tacho gucken immer nervig, immer. Und ich finde es nicht weniger nervig, weil das mit irgendeiner nervigen Nadel auf einem kreisrunden Instrument hinter meinem Lenkrad ist. Das ist, also wo ich auch mich oft frage, ist das die geilste Position? Oder ist das einfach so, das machen wir halt schon seit 100 Jahren so. Ja, okay, wann hat letztes Mal jemand, um es mit Elon Musk zu sagen, aus ersten Prinzipien heraus drüber nachgedacht? Ja, ich bin letztens ein Auto mit Head-Up-Display gefahren. Und? War wirklich ganz cool. Direkt auf der Straße? Ja, die Anzeige ist halt auch immer so ein bisschen unscharf. Weil deine Augen ja eher nach weit gucken und dann passt es da irgendwie. Und ja. Ich glaube, keiner hat bisher davon seine Kaufentscheidung abhängig gemacht oder das Schicksal von der Firma, wo der Tacho ist. Aber die Hater haben es versucht. Haters gonna hate. Ja, bin gespannt und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn hier im nächstgelegenen Tesla Store das Model 3 wirklich steht und dann mal 2018 oder so mal eine Testfahrt. Ja. Ein Plan. Voll gut. Für das Ding. Ich finde es halt immer so geil. Ich lese ja recht viel jetzt auf irgendwelchen Blogs über so EV-Zeug. Und finde es dann immer geil, wenn dann alle anderen Hersteller kommen, ja, wir bauen 10.000 Euro günstigeres als Model 3. Ja. Und dann frage ich immer, ja, wann? 2019. Nee, 2019 niemand. Niemand. Doch 2019 soll doch dieser eine VW kommen. Der kommt 2020. Achso, 2019 auf der IAA vorstellen, genau, oder was? Okay. Im Vorserien irgendwie mal gucken, mal schauen. Ja. Und dann denke ich immer, ja, Leute, saugeil, dass ihr in 3 Jahren ein Konkurrenzprodukt bringt. In 3 Jahren, der hämmen alle Bube-Klicker, sagt man in der Fall. So. Das kenne ich, ja. Das ist aber halt wirklich ähnlich wie 2007 im Smartphone-Bereich, wo dann jeder andere hinterher, ja, wir haben doch auch Touchscreen-gesteuerte Windows-Mobile-Phones, die kommen dann in 3 Jahren. What the flying fuck? Also, ja. Ja, ja. Also ich bin tatsächlich gespannt. Das wird, glaube ich, alles noch echt lustig. Und vielleicht auch ein bisschen traurig für den einen oder anderen. Ich wette ja immer noch, dass Fiat pleite geht. Fiat Chrysler? Genau. Sind die nicht sowieso auch schon wieder in irgendwelchen Übernahmegesprächen mit PSA und so? Nee, das war Opel. Okay. Die werden doch jetzt, ich weiß nicht. Ach, Fiat Chrysler, das ist doch so ein... Das ist wirklich Rudis Resterampe. Ja. Also geht so alles. Da steht auch draußen hier so ein Fiat 500 vor der Tür. Und ich finde den richtig beschissen. Richtig beschissen. Ich habe jetzt dieses Cabrio-Ding gesehen, diesen Spider von Fiat. Und der ist eigentlich ganz schick. Der MX-5. Genau, der Verschnitt. Mazda mit besserem Motor. Leider. Was heißt besserer Motor? Da ist irgend so ein kleiner Turbo drin, der viel mehr... Aber ist das ein Fiat-Motor? Kann gut sein. Ja, dann. Nachdem wirklich Fiat die einzige Firma ist, die es jemals gepackt hat im ADAC-Langstreckentest, einfach mit Motorschaden auszufallen, ist Fiat für mich gestorben. Was nicht sogar Autobild, Dauertest abgebrochen oder was? Irgendein Dauertest abgebrochen unter 100.000 Kilometern. Ich laufe noch mehr Cola. Ja, okay, läuft. Geil, aber ja. Genau. Ihr seht, Seit wir so viel Sport machen und so männlich geworden sind, reden wir auch über Autos. Wir reden doch schon seit 3 Jahren über Autos. Nur nicht im Podcast, oder was? Ja. Fuck. Scheiße. So viel Sport machst du, jetzt musst du Eier auf den Tisch. Ja, geht. 3-4 Mal die Woche halt. Ohne Mann. Ja. Wenn die Frau Bäder aufmachen, muss alles ausdefiniert sein. Richtig. Und ich muss neue Klamotten kaufen, die alten passen nicht mehr, schlabbert alles mega rum. Ja, ich brauche auch coolen Stuff. Ja. Ich habe wieder mal massiv aussortiert und habe bemerkt, dass ich nur noch schwarze T-Shirts habe. Ich will nur noch grüne, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Olivgrün? Ja. Beste Farbe der Welt. Geht. Ich bin immer noch für blau, grau, schwarz und weiß. Ja, ne. Ich habe diese Woche ein IT-Erlebnis gehabt. Oh. Die Augen geöffnet hat. Und zwar ging es darum, hier, 5 Jahre alter Laptop, muss mal wieder in Schwung gebracht werden in der Firma. Und so hat er mäßig geguckt, hier so ein dritte Generation i5 drin, 8 GB RAM. Ja, ist eigentlich ganz gediegen, müsste eigentlich einigermaßen abgehen. Und ich habe einen ganzen Tag damit verbracht, angefangen von Updates, Treiber aktualisiert, hier Checkdisk, Fehlerscan der Festplatte, alles hin und her, bis ich nach einem Tag Arbeit einfach bemerkt habe, okay, das ist der erste Computer, den ich seit 5 Jahren bediene, der keine SSD hat. Ja. Und einfach akzeptieren musste, dass er so langsam ist. Stimmt. So war das früher mal, als noch mechanische Teile bewegt wurden, um Daten zu speichern. Und es ist so eine Armut. Also mein 10 Jahre alter, oder inzwischen 11, oder weiß nicht, Baujahr 2006 Laptop mit Mashed Potato Prozessor wischt halt mit diesem 5 Jahre alten, viel teureren, den Boden auf, einfach nur, weil eine 100 € SSD drin ist. Ich meine, ich habe ja auch eine eingebaut. Das ist schon angenehm. Gestern habe ich versucht, einen Rechner zu reparieren, der keine hatte. Dann habe ich den irgendwann neu gestartet. Und dann habe ich gesagt, hier von Apple-Logo wird eingeblendet bis Passworteingabe, kann ich meinen Rechner nochmal runterfahren und wieder hochfahren. Habe meinen Rechner aus dem Rucksack geholt. Und die ausgemacht und wieder an. Und deiner ist echt auch schon alt, ne? Der ist auch 5-6 Jahre alt. Ja. Und immer kaputte. Ich habe immer die Tasten an den Fingern beim Tippen. Fallen die raus? Die fallen raus, aber nur das N und das I. Was schreibst du denn mit N und I? Das ist immer so die meistgeusten Toni wahrscheinlich. Nee, das mache ich ja nie. Oh, fuck. Ich mache immer neue Ordner und neue Fenster. Okay. Und ich glaube, unterm Ende ist auch der Akku, vielleicht hat er auch langsam keinen Bock mehr. Ja. Gut. Neueste Generation, 120 GB SSD, kostet 70 Euro. Ja. Also ab in den Laptop und... Aber bei dem ist, glaube ich, noch mehr kaputt. Bei deinem? Nee, bei dem anderen. Nee. Den ich gestern reparieren sollte. Was war da noch? Der verabschiedet sich immer aus dem WLAN, überträgt dann nichts mehr. Ja. Hat aber noch voll die Verbindung. Das sind ja so typische Kinderkrankheiten. Das sind, glaube ich, eher Alterserscheinungen. Oder irgendwelche nervigen WLAN-Chipsätze, die vor 5 Jahren schon scheiße waren und das keiner bemerkt hat. Ich habe den gleichen und saß neben dran und hatte das Problem nicht. Okay. Das heißt... Irgendwas ist im Eimer. Ja. Nervig. Oh. Mega aufregend. Ja. Nicht wirklich, aber das erinnert mich immer dran, packe ich ein zweites Studium mit dem gleichen Laptop? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube es auch nicht. Nee. Wird wahrscheinlich richtig bitter. Aber ich kriege ja auch nichts mehr für den. Ja, 50 Euro. Glaubst du? 70. Dann baue ich über die alte Festplatte wieder ein. Ja klar, mache ich mit meinen Verkauf auch. Total beschissen, spiel Windows XP drauf. Oder irgendein Linux. Scheiß. Ich bin übrigens bald kein Student mehr, das ist voll geil. Ich bin langsam zu alt für den Scheiß. Ja, wie sieht's? Ich habe mich sowieso letztens gefragt, als du wieder irgendwas erzählt hast, ich muss was für die Uni lesen. Was ist da Stand der Dinge? Ich bin eine Woche lang rumgerannt und dachte, fuck, es ist noch sau viel. Und dann habe ich mir das Literaturverzeichnis besorgt, was ich da lesen muss. Und dann stehen da plötzlich nur noch 6 Sachen drin, die alle nur so 15 Seiten haben. Und dann? Dann muss ich die jetzt halt alle noch lesen. Und dann musst du irgendwelche Prüfungen ablegen? Oder ist ja, das so eine Klausur. Und dann kannst du endlich mal anfangen, Arbeit zu schreiben. 15. Oktober geht die Bachelorarbeit los. Los, und dann 6 Wochen oder was? Ich habe keine Ahnung. Oder 8 oder 12 oder sowas? Irgendwas. Also an Weihnachten ist die fertig und dann bin ich noch 4 Monate eingeschrieben und mache aber nichts. Solange es benotet wird, das Ding, oder was? Ja, bis der Ausweis abläuft. Ja. Und dann bin ich erwachsen. Das hast du beim letzten Studium auch schon gesagt. Da war ich aber auch vorübergehend. War es dann auch vorübergehend? Erwachsen, ja. War voll gut. Habe ich ein Dispo beantragt. Ja, ich fand irgendwie die Woche auch irgendwas, wo ich so gedacht habe, fuck. genau, wo ich irgendwie ins Auto gestiegen bin und gedacht habe, oh, ich muss noch tanken fahren. Und ich dachte, solche Gedanken haben nur alte Leute. Ja. Das stimmt natürlich nicht, aber... Ja. Ich habe auch was sehr alte Leute-mäßiges gedacht. Ich habe so zwei Rollen Müllbeutel gekauft. Und mit der einen war ich nicht zufrieden. Und dann habe ich mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass ich bald die andere aufmachen kann. Und dann hatte die denselben Defekt. Das ist life-changing difficulties. Ich habe 60 kaputte Müllbeutel, die ich nicht richtig zuknoten kann oben. Und unfassbar schreckliches Schicksal. Aber ich kann ja auch keine Müllbeutel wegschmeißen. Dann entsteht so eine Logikschleife. Slippery slope, die am Ende zur Vernichtung des gesamten Universums führt. Und dann sind nur noch Stephen Hawking und Bertolt Brechts Geist übrig. Und wie hat Andrew Eldritch mal gesagt, wer ist das denn schon wieder? Das ist der Sänger von The Sisters of Mercy. Wer sind die denn? Alter. Kennst du nicht das Sisters of Mercy? Das ist so eine... Scissors Sisters, kenn ich. 80er Jahre Progressive Gothic... Oh Gott. Irgendwas. Nee. Band. Du kennst auf jeden Fall mindestens 3 Lieder von denen. Okay. Und der hat halt gesagt, in the end, there will be only... Stephen Hawking. Nuclear waste and copyrights. Okay. Das fand ich ganz witzig. Und das... Ja, das wird wahrscheinlich zutreffen. Ja, Copyright, Copyleft. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich ja gesagt, ich esse Kuchen und habe dann keinen Kuchen gegessen. Scheiße! Da würde ich heute gern anders vorgehen. Nämlich erst sagen, du isst keinen Kuchen und dann trotzdem keinen essen. So lerne ich Frauen kennen. Nee, aber... Ja. Ich nicht. Durch Kuchen essen? Nee, durch sagen, es klappt nicht und das dann durchziehen. Stehe immer noch auf dem Schlauch. Ist egal, schneide ich raus. Bin schon am Mitschreiben. Fuck. Apropos bin ich raus und auf dem Schlauch stehen. Ich habe gerade eine Einladung bekommen, mal die Kosten von Elektro- und Benzinautos mit einer schönen Excel-Tabelle und einer ordentlichen Prognose über die nächsten 5 Jahre mal ordentlich auszuarbeiten. Und haben doch schon 10 Leute 5-mal so krass gemacht. Ja, eben. Und wer will das oder wer braucht sowas? Der Jens. Ich habe ihn gefragt, ob wir dazu Bier und Chips haben. Dann hat er gesagt, das findet er gut. Dann unter den Umständen mache ich auch mit, denke ich. Wer das gemacht hat, ist Horst Lüning. Der gute, gute verschwörungstheoretische Whisky-Trinker Horst Lüning. Ach, der von der Webseite, von wo Whisky, ich irgendwie so eine Pulle Whisky gekauft habe. Genau. Der ist geil. Der fährt ja auch im Tesla rum, schon seit 2 Jahren oder 3. Und labert halt regelmäßig über Elektromobilität und der hat halt wirklich mit der Riesentabelle und jedem Scheiß halt nur durchgerechnet und so. Und dann kam raus, ich hab's das ist noch zu früh. Das war mir zu anstrengend alles. Das ist immer sehr anstrengend. Der Horst. Bei dem habe ich was gekauft. Whisky. Eine Flasche von irgendwas. Wie heißt der in seiner Seite? Whiskyladen? Whisky. Ich glaube Whisky.de. Der hat einfach Whisky.de. Mhm. Ne? Das sagt schon einiges, wenn man so die Domains hat. Ja. Und mit dem Tesla rumballert. Ja. Ich dachte vorübergehend, ich muss dem Trend folgen, mich zum Whisky-Kenner entwickeln, aber ich habe einfach irgendwo einen probiert und dachte, das ist lecker, kaufe ich mir auch. Ja, Da hat dann die... Und währenddessen sind lauter Leute um mich rumgesprungen mit so einem Buch, wo irgendwelche Karten drin waren und irgendwelche farbkodierten Kringel, mit denen du den Geschmack analysieren konntest. Aber ist das nicht genau wie bei Wein, dass sobald man da irgendwelche Doppelblindtests macht, halt rauskommt, dass erstens alles, was in diesen Büchern und in den 5-jährigen Ausbildungen gelehrt wird, alles scheiße ist und Schwachsinn und nicht Placebo überlegen oder durch random 1000 Affen an 1000 Schreibmaschinen unterscheidbar. Das und geht. Dass am Ende halt der 2 € Aldi-Wein geiler ist als der 3000 € ja. Dr. Künkele. Und beim Whisky ist doch genauso. Da ist es zumindest ähnlich. Also ich habe schon ich habe schon richtig schlechten getrunken, auf den ich mich sehr gefreut habe, aber dann habe ich mich trotzdem geärgert, dass er ekelhaft war. Und dadurch, dass ich dachte, ich freue mich drauf, den zu probieren, ist ja Placebo so ein bisschen hinten raus. Mhm. Und dann habe ich mal 2-3 verschiedene hintereinander getrunken und dann gibt es schon die, die nach Kippen schmecken und die, die nach Apfelschorle schmecken, so ein bisschen süß oder was. Okay. Und dann weiß ich zumindest, okay, dieses Wort rauchig, was dann alle sich gegenseitig an den Kopf werfen, das hat eine Entsprechung in der Realität. Das heißt dann, dass nach Kippe schmeckt. Ja. Kannst du machen... Fällt dir nichts Besseres ein? Ja, ich finde es halt lecker. Ja. Zum Teil. Ich nicht. Ich vertrage ja auch nichts. Ich trinke einen Klausthaler und ich habe Kopfweh. Und da denke ich immer, fuck. Ich krieg von Klausthaler auch Kopfweh. Ich trinke einen Klausthaler und denke, fuck, ich bin total besoffen. Und das passiert mir nicht. Und aber vielleicht ist das irgendeine Lebensmittelallergie. Nee, oder das Contact High, wenn du mit Besoffenen rumhängst. Nee, ich sitze hier immer nur allein rum. Ach so. Nervt. Ja, aber Klausthaler und Jeverfan kriege ich Kopfschmerzen, bevor die Flasche leer ist. Mhm. Und es gibt aber 2-3 andere alkoholfreie Biere, von denen kriege ich keine. Ich weiß es nicht. So genau habe ich ja nicht getestet. Mich nervt nur einfach alles. Punkt. Nee, alles in dieser... Also ich habe einfach langsam aber sicher keinen Nerv mehr, darum zu probieren, sondern trinke ich halt ein Wasser. Ja. Ohne Cola, Light, ohne Zitrone. Ja. Ich habe letztens so ein Werbegeschenk gekriegt, ein zitronenbasiertes Vitamingetränk. Ekelhaft. Und es hat so beschissen geschmeckt. Waren wahrscheinlich 200 Gramm Zucker drin. Mm-mm. Sehr wenig Zucker. Irgendwie, weiß nicht, 4-5 Gramm auf die ganze Flasche. Na gut. Fand ich okay, aber es hat einfach richtig kacke geschmeckt. Ja, ist egal, wenn es gesund ist. Ach so, ja. Dann eine Superfood und so. Zitrone. Und dann, Aber apropos, gehen wir eigentlich aufs Weinfest? Ja, klar. Da würde ich mir nämlich mal so einen 0,1er Wein bestellen. Ich nicht. Ich trinke Wasser. Aber es ist zwar sehr schön dort. Ja, man sieht da die Landschaft reinziehen. Ist das außerhalb oder innerhalb? Nee, das ist oben auf der Kalmit. Mhm. Ja. Jetzt wissen alle, wo wir located sind. Ja, gehen wir nachher hin. Wird super. Wir haben auch einigermaßen geiles Wetter, nachdem es jetzt die ganze Woche gepisst hat. Ja, was ich ziemlich geil fand, ehrlich gesagt. Was ich auch geil fand. Ich finde ja Herbst meine Lieblingsjahreszeit. Ich auch. Und vor allem, wenn man halt drin sitzen kann und es warm und gemütlich ist und rausguckt und draußen regnet. Genau, aber man schafft es trotzdem noch zum Auto, ohne sich eine Jacke anzuziehen. Dann finde ich es okay. Ah, dann kommt man nass im Auto an. Das passiert. 21 Grad und Regen, geil. Okay. Und noch geiler ist halt im Auto fahren, wenn der Regen noch auf dem Niveau ist, wo er noch nicht stressend aufs Fahrverhalten oder auf, ich muss todeskonzentriert fahren, weil ich sonst mich und andere gefährde, sondern so ein bisschen Regen. Ja, es riecht dann nur so gut aus der Lüftung. Genau, und dann abends oder so, Licht noch etwas vorhanden und dann irgendwie geile Mucke. Genau. Und dann so cruisen durch den Regen. Finde ich allerchilligst ever. Da sitze ich auch manchmal noch eine Gedenkminute im Auto und höre das Prasseln des Regens aufs Autodach. Ja. Und das Prasseln der Fritteuse. Das Prasseln der Fritteuse. Und dann habe ich immer Gott sei Dank einen Regenschirm im Auto und freue mich wie die Sau jedes Mal, wenn ich merke, ah, Gott sei Dank habe ich immer einen Regenschirm im Auto. Ich habe meinen Regenschirm aus dem Auto, glaube ich, erst einmal benutzt. Echt? In 6 Jahren. Fuck. Deswegen stehe ich auf Autos mit Glasdach. Weiß ich nicht, ob ich auf Autos mit Glasdach... Ist das nicht schwerer? Ist das schwerer? Ja. Das ist scheiße. Schwerer ist scheiße. Schwerer oben ist schwierig. Ja. Aber wenn halt alles sowieso 5 Tonnen wiegt und dann halt nochmal 30 Kilo fürs Dach dazukommen... Das ist egal. Ja. Oder die benutzen halt mittlerweile bestimmt irgend so ein... Poly irgendwas und das ist dann wiederum leichter als Stahl. Ich weiß es nicht. Polyester. Ja. Da freue ich mich drauf. Wenn ich mal Billionär mit Perfect Abs bin und selbst eine Immobilie besitze, in der ich alles zerstören kann, ohne dass es jemand anderes interessiert als mich. Dann haust du dein komplettes Haus kaputt oder was? Dann hänge ich mir einen Boxsack und Ringe auf. Ja, das ist geil. Weil Ringe sind sowieso das Geilste, weil du halt alles mitmachen kannst. Ich kann mich da 10 Sekunden dranhängen und dann faule ich mir die Arme ab. Ja, kannst du Klimmzüge machen, kannst du statisches Zeug machen, kannst irgendwelche anderen Zugübungen für super viele Körperteile und so machen. Es kann halt alles, was du an der Klimmzugstange machen kannst und ein bisschen mehr. Deswegen sind Ringe saugeil. Aber ja, ich hätte sau gerne Klimmzugstange, aber es gibt in meiner Wohnung keine Möglichkeit, die irgendwie zu installieren, weil alles falsch ist. Und ich hau bestimmt keine Schwerlastdübel in die Decke. In eine Decke, die mir nicht gehört. Nee, vielleicht erst noch nicht. Ja. Und was auch, also das Einzige, was bei mir ging, weil ich nichts aufhängen kann, wäre ein Power Tower. Die kosten halt 500 Euro. So wie der Insanoflex aus diesem einen Zeichentrickfilm. Das ist auch so eine Maschine. Nee, ich meine so ein Trainingsturm. Ja, genau. Oder halt, da hast du halt Dip-Stangen, Klimmzugstange, kannst halt. Seilzug und so ein paar Gewichte. Ja, gut, so. Seilzug wahrscheinlich bei den teureren auch. Und kannst eine Bank drunter stellen fürs Bankdrücken und so. Und es gibt einen super Film, wo welche mit so einer Maschine versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, weil die in einem riesigen Kampfroboter drin hängt und okay, du die dann so steuern kannst, dieses Teil. Total beschissen. Mega gut. Echt? Link ist in den Shownotes. Ah, verdammt. Wenn ich ihn finde. No. Ja, ich würde sagen, wir gehen Kaffee saufen. Ja, ultra, wie immer. Und tanken. Ich habe doch meine Tankstelle in Crush. Ich fahre. Ach, du fährst, da gehen wir nicht tanken. Die haben wir doch nie mehr gesehen, diese Tankstellen-Crush. Die arbeitet wahrscheinlich, die wohnt in einer anderen Stadt jetzt. Die war einfach nur Austauschpraktikant aus. Von einer anderen Tanke? Ja. Scheiße, müssen wir zu einer Jet. Scheiße. Fahren wir einfach zu allen Jets. Es gibt keine andere Jet. Doch, dann zwei. Verdammt. Stimmt. Da hast du recht. Wahnsinn. Ja, also Leute, heute ein bisschen kürzer. Ja, unsere erste Mini-Sode. Ich glaube, wenn man cool sein will, braucht man das. Wer cool sein will, muss leiden. Genau. Ja, dann. Ich lege jetzt auf. Ich lege jetzt auch auf. Wiederschauen, reingehauen. Genau. Tschüss. Jetzt nicht in Sossenheim Kickboxen gehen. Da ist der eine Typ, der auf der Schule im Hallen auf die Schnauze gehauen hat.